Fjorden. Norrland, Norrland. Wenn auch mir eine Stunde kommt. Norrland, dort lebt ein Volk seit tausend Jahren. Augenblau mit blonden Haaren. Norrland, Norrland. Glaub mir, eine Stunde kommt. Norrland. Glaub mir, deine Stunde kommt. Norrland.